Da es auch in Trier und Cambrai Unruhen gegen die Bischöfe gibt, muss die hohe Geistlichkeit zur Pflicht gegen den Salier zurückkehren. Dieser kann sich mit einem süddeutschen Aufgebot gegen die Sachsen wenden, muss aber, da ein plötzlicher Schneefall den Feldzug beendet, im Vertrage von Gerstungen in die Schleifung seiner Burgen willigen, doch sollen Kirchen und Pfalz der Harzburg geschont bleiben. Otto von Nordheim soll Bayern zurückerhalten, den Herzog Magnus hat der König schon früher freigegeben. Aber die Sachsen zerstören den Bogen überspannend Pfalz und Kirchen der Harzburg, verschonen sogar die Gräber der Salier an geweihter Stätte nicht. Der König kann zur Rache schreiten. Er hat im Sommer 1074 seinen Schwager Salomo in Ungarn gegen einen Aufrührer gestützt. Ungarn ist dem Reiche wieder lehnspflichtig geworden und musste die Komitate Wieselburg und Ödenburg abtreten. Heinrich aber steht bald mit einem gewaltigen Heer drohend im Lande der Thüringer. Auf diesem in Straßburg beschlossenen Reichskrieg fehlt Rudolf von Schwaben nicht. Auch der Böhme Wratislav ist getreulich erschienen. Bei Hohenburg an der Unstrut werden die von Otto von Nordheim geführten Scharen der Sachsen völlig geschlagen. In dem harten und blutigen Kampfe ist auf der Seite des Königs der tapfere Markgraf Ernst der Eiserne von Österreich gefallen. Aber die Sieger haben die Bauernscharen der Sachsen fast völlig vernichtet. Der sächsische Adel hat wenig im Kampfe gelitten. Die Sachsen, gegen die der Erzbischof von Mainz den Bannfluch geschleudert hat, müssen sich zu Spira bei Sondershausen 1075 unterwerfen. Die weltlichen, aber auch geistliche Große des Landes werden verhaftet. Ihre Lehen an süddeutsche Ministerialien gegeben, die geschleiften Burgen müssen wieder aufgebaut werden. Jedoch der König begeht auf der Höhe seines Sieges einen verhängnisvollen Fehler, indem er den unversöhnlichen und ehrgeizigen Otto von Nordheim zu seinem Vertrauten und seinem Verwalter erhebt. Immerhin steht Heinrich, der den Machtkampf so unerschütterlich durchgefochten hat, nun großartig da und verspricht, hart und zielbewusst wie sein Großvater Konrad, einer der besten deutschen Herrscher zu werden. Aber es beginnt jetzt die Tragödie dieses Lebens, dass es, kaum erst über eine gefährliche Klippe hinweggekommen, sogleich zu neuem Kampfe gestellt wird, der sein Schicksal wird und ihm kaum mehr eine Atempause gewährt. Gerade jetzt, da der König im Hochgefühl des Sieges seiner Herrscherwürde nichts mehr zu vergeben bereit ist, bricht der Streit zwischen Kaisertum und Papsttum aus. In Rom haben sich die Reformer auf der ganzen Linie durchgesetzt. Sie sprechen von der Freiheit der Kirche und meinen die Weltmacht des Papsttums. Der fanatische Hildebrand ist im Jahre 1073 vom Klerus und vom römischen Volke zum Papst ausgerufen worden, ganz gegen das Wahldekret des Nikolaus. Er nennt sich Gregor der Siebente. Wir treten nun in einen der gewaltigsten Kämpfe der Weltgeschichte ein. Einen Kampf, der für alle Völker ausgefochten wird, gewaltig durch den Gegenstand des Ringens, wie auch durch die Gegner, die sich gegenübertreten. Durch die Mächte, die hineinverwickelt sind, durch die Dauer dieses Ringens, das fast 20 Jahre länger währt als der Dreißigjährige Krieg. Eines Ringens, dessen Ausgang von den Rufern im Streit und dessen ersten Führern keiner erlebt hat. Dessen Erbitterung durch Deutschland und Italien langdauernden Bürgerkrieg trägt, dass unser Volk und seinen König den bitteren Sturz von der Machthöhe bedeutet, die unter den Ottonen und den ersten Saliern so rasch erklommen worden war. Es tritt in diesen Kampf das Papsttum mit seinem religiös begründeten Anspruch auf die Übermacht über alles Weltliche, mit seinem fanatischen Wollen auf Erden den Gottesstaat zu errichten, in dem die Päpste als Beauftragte des heiligen Petrus die höchste Gewalt besitzen, die Könige ihnen aber dienen sollen. Mit diesem Papsttum verbündet sich in Deutschland die aufsässige Partikulargewalt der eben erst gedemütigten Sachsen, sowie die durch die kloniazensischen Prediger aufgewühlten Volksmassen und alles, was in Deutschland und Italien aus altem Groll und ehrgeizigen Hintergedanken den Sturz des deutschen Königs herbeiwünscht. Auf der anderen Seite stellt sich ein Herrscher zum Kampfe, um den sich alles zusammenschließt, was den fanatischen Kirchenreformern widerstrebt, dem das junge Element der deutschen Städte vertrauensvoll zugeht, der auch einen großen Teil der Fürsten und Ritter in Treue zu erhalten weiß. In diesem welthistorischen Ringen kommt auf der Seite des Königs ein Herrengeschlecht auf, dessen Taten und Schicksale bald auf das Gewaltigste das Abendland bewegen sollten, die junge Dynastie der Hohenstaufen. Und wie spannend ist auch das persönliche Duell. Hier der unbeugsame, in fast 30-jähriger Arbeit geschulte Kirchenfürst, der stärkste Mann, den das germanische Blut in Italien hervorgebracht, durchbebt von den vulkanischen Elementen der Halbinsel, zugleich gespornt von der unerbittlichen Konsequenz germanischer Art. Gregor VII., schon jahrelang der Lenker der Kurie, beherrscht die gewaltigen Kräfte der Kirchenreform. Mit diesem Führer sind die cluniazensisch begeisterten Armeen der Klöster, die Gehorsam, Keuschheit und Armut geschworen haben, die in dem Papst einen Vertrauten des Himmels erblicken, eine furchtbare Waffe. Zudem lebt Gregor selbst den Gedanken, dass er mit den Heiligen des Himmels, vor allem mit den Apostelfürsten, direkt in Verbindung steht. Und gegen den kleinen, hässlichen, aber von unheimlichen Energien erfüllten Mann steht der fast um ein Menschenalter jüngere deutsche König, ohne die Fülle der Erfahrung, ungünstig beeinflusst durch die bittere Zeit der Vormundschaft, ein Mann der Welt, der sich viele und unversöhnliche Feinde geschaffen, der nicht mehr die sicheren Fundamente der Herrschaft vorfand wie sein Vater. Ein König, der noch nicht die Festigkeit besitzt, seinem gefährlichsten Feinde gegenüber Zeitpunkt und Taktik der Kampferöffnung sicher zu wählen, der noch durch Irrtümer und Enttäuschungen hindurchgehen muss, also mitten im schwersten Ringen erst zu lernen hat, nicht Meisterschaft üben kann. Noch hat kein deutscher Kaiser solchen Feind gegen sich gesehen. Dass der junge Heinrich diesen Kampf aufgenommen und unbesiegt durchfochten hat, in einem Menschenalter voll Streit, Erschütterungen und oft auch Pein, dass er sich einem Gregor gegenüber zu behaupten vermochte, ist der sicherste Beweis für die Größe seiner Begabung.